Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast 10/2018, wo wir die News vom September 2018 besprechen. Ich bin Lasse und an meiner Seite ist heute der Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag zusammen. Und niemand. Wir sind heute zu zweit, denn im letzten News Podcast waren wir auch schon weniger Leute. Dafür hatten wir auch weniger Themen. Diesmal sind wir noch weniger Leute und haben dafür doppelt so viele Themen. Yay. Juhu. Ja, apropos andere Podcasts, wir haben zwischen den News Podcasts einen neuen Thementalk rausgehauen zu Band 94 dementsprechend, der hier bei uns in Deutschland am 6. September 2018 erschienen ist. Band 94 inklusive Kapitel 1000 und den Farbseiten in der ersten Auflage haben wir uns ausführlich drum gewidmet. Ich, Philipp und Bianca. Habe ich mich gerade zuerst genannt? Ja, das war. Nun gut, der Esel und so. Wir haben diesmal eine pickepackevolle Themenliste, deswegen starten wir gleich los mit dem Anime in Deutschland. Dort erstmal fangen wir mal klein an mit den kleineren News, nämlich zu Film 21, der jetzt in Deutschland erschienen ist. Am Freitag, den 28. September, auf DVD und Blu-ray und dann diesmal, dieses Jahr, eine Besonderheit, erst einen Tag später auf Anime On Demand, anstatt eigentlich schon wesentlich früher, war das ja in den vergangenen paar Jahren, dass die Anime On Demand viel früher kam als die DVD-Fassung, aber diesmal erst einen Tag später. Ja, hatte mich auch gewundert im Vergleich zum letzten Film, war es, oder ein Special, ich weiß es gar nicht, doch, ich glaube, es war das Episode One. Da war es ja so, ich glaube, um mich zu erinnern, dass es ungefähr eine Woche vorher bei Anime On Demand ersichtlich war und dann erst danach auf Disc veröffentlicht wurde. Hat mich also gewundert, dass es diesmal andersrum passiert ist, also, ja. Naja, aber Hauptsache, wir haben beides. Genau, damit ist Film 21 jetzt, nachdem wir ihn jetzt schon gut vor anderthalb Jahren im Kino ein paar Mal sehen durften, endlich auf DVD erschienen. Jetzt kehren wir wahrscheinlich, da es ja vor Film 22 keine Kinofassung gab, wieder zu unserem alten Rhythmus zurück, dass wir die Filme so versetzt bekommen und nicht irgendwas zwischendurch im Kino sehen. Und Film 20 war dann nicht im Kino und dann erst auf DVD und irgendwie, das war ja alles ein bisschen durcheinander gewürfelt für diese einmalige Chance, einen Film schnell ins Kino zu bekommen. Die Odyssee hat ein Ende. Eine neue Reise, die aufgemacht wird, hat Kaze ganz überraschend angekündigt, diesen Monat. Nämlich, Kaze veröffentlicht die Gosho Aoyama Collection of Short Stories, was eine OVA-Reihe ist, zu eben den Gosho Aoyama Short Stories, die wir hier in Deutschland als Manga bekommen haben, teilweise auch. Und das ist eben eine siebenteilige OVA-Reihe von 1999. Die Manga-Vorlagen stammen von 86 bis 88, also Gosho Aoyamas sehr, sehr großes Frühwerk. Und diese Kurzgeschichten beinhalten in den OVAs den P.I. George, den kleinen Detektiv, Warte auf mich, Weihnachten im Sommer und noch einmal jung, den man eben aus aus dem Manga auch schon kennt, aus der, wenn man sich das damals gekauft hat von Egmont. Das sind direkte Adaptionen. Dann gibt es noch Verirrter roter Schmetterling, die Kurzgeschichte, in der OVA aber Yusaku und Yuki Kokudo die Hauptrollen spielen. Dann gibt es noch eine OVA in dieser Reihe, die eigentlich nichts mit den Gosho Aoyama Short Stories zu tun hat, nämlich die 10 Planeten am Nachthimmel, was die vor allem berühmt dafür ist, dass da Shinichi als Baby auftaucht und unfassbar niedlich ist. Die hat sich das Anime-Team komplett ausgedacht. Und dann gibt es noch eine OVA, die siebte, die eigentlich ein Behind-the-Scenes-Special ist, wo als Making-of gezeigt wird, wie der Conan-Anime entsteht. Was dann so erzählt wird mit, dass die Detective Boys irgendwie bei uns in der echten Welt landen und dann in so einem Produktionsmeeting von Conan landen und denken, die Leute planen einen echten Mord. Und dann erkunden sie halt das Animationsstudio und so und gucken, was da eigentlich losgeht. Und so kriegen wir einen Einblick hinter die Kulissen. Im Frühjahr 2018 hat Kaze ihre Pressemitteilung geschrieben, aber vermutlich meinten sie Frühjahr 2019. kommt das bei uns raus. Tatsächlich ist mir nicht bekannt wie. DVD, Blu-ray oder Anime on Demand. Habe ich am Anfang, glaube ich, anders gesagt. Nee, aber es steht jedenfalls noch nicht fest. Ich glaube, damit hätte keiner gerechnet, oder? Nee, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen muss man ja auch damit rechnen. Also, wer jetzt nicht so versiert in den OVAs und den japanischen Folgen von Conan ist, sage ich jetzt mal, der kennt diese Adaptionen ja auch gar nicht. Und ich selbst habe dieses, das, was du zuletzt angesprochen hast, das Making-of, das habe ich, glaube ich, vor paar Jahren mal zufällig irgendwie auf YouTube oder irgendwo im Internet gefunden gehabt und hab gedacht, boah, das ist voll cool. Keine Ahnung, was das ist, aber ich guck's mir einfach mal an. Und ja, jetzt höre ich davon quasi wieder und erfahre, dass wir das auch bekommen. Und ja, es hat mir damals schon gut gefallen, so einen Einblick da zu bekommen, diese Mischung. Und ja, dann haben wir ja jetzt ganze 7 OVAs da mit dazu. Und ja, von daher bin ich schon sehr gespannt, wie das zu uns kommt und wie es dann sein wird, wenn wir die Teile aus dem Manga nochmal animiert sehen werden und eben aber auch diese ganz neuen Stories, die wir halt noch gar nicht kennen. Also freut mich auf jeden Fall sehr, dass das kommt und ja, auf jeden Fall schon mal danke an Kase, dass das so ja, aus dem Nichts so von jetzt auf gleich, ja, ist auf jeden Fall eine freudige Nachricht. Zwei kleine Dinge dazu. Lustigerweise, ich weiß nicht, wie sie es damals gemacht haben. Sie haben nämlich schon mal tatsächlich einen kleinen Teil der OVA synchronisiert. Denn in Folge 291, das ist die verschwundene Uhr, der Manga-Fall, wo die Frau da ermordet wird mit dem Videorekorder, die die Kassette rausnimmt, Ja, weißt du? wo dann diese Vase darunter fällt und ihr auf den Kopf knallt, ne? Genau. Und die Frau will ja immer ihre Lieblingsserie im Fernsehen sehen. Und das ist die Kurzgeschichte Noch einmal jung. Und im Anime benutzen sie auch Szenen aus der OVA, die sich die Frau in dem Fall da im Fernsehen anguckt. Und man hört auch Synchronsprecher. Das heißt, damals müsste der deutsche Anime das ja auch synchronisiert haben, was da im Fernsehen gesagt wird. Das heißt, einen kleinen Teil der OVAs haben wir damals schon als Preview bekommen. Und jetzt endlich kriegen wir die volle Version zu sehen. So kommt das alles zusammen, aber das macht der Anime ja, diese kleinen Anspielungen auf frühere Aoyama-Sachen gibt es ja alle Jubeljahre mal. Aber da haben wir tatsächlich schon mal einen Einblick bekommen. Wo war das nochmal im Manga? Ach ja, hier, Kogoro ist ein guter Mann. Erinnerst du dich an den Manga-Fall, Ja, mit. wo dann dieser Fake-Kogoro da war, der seiner Lehrerin helfen will? Da läuft auch mal kurz, unter anderem Noch einmal jung, wenn sie durchs Fernsehen durchseppen. Da läuft auch einmal Noch einmal jung im Fernsehen. Das ist scheinbar eine sehr beliebte Serie innerhalb des Conan-Universums. Eine andere Sache, die wir uns auch im Discord in der Diskussion gefragt haben, ist, beim Making-of sieht man ja auch die Synchronsprecher von Conan, wie sie eine Folge vertonen. Wie lösen sie das im Deutschen? Also, ich nehme mal an, dass diese OVAs alle synchronisiert werden, wenn Kase die hier rausbringt. Wie lösen sie das dann mit Tobias Müller und Minami Takayama, die man ja sprechen sieht? Tja, vielleicht sieht man einfach nur Tobias Müller, wie er beide Rollen vertont. Also, das gibt es ja bei manchen DVDs und Blu-rays als extra so, dass man dann eben auch Einblicke ins Synchronstudio bekommt und dann eben auch sieht, wie so eine Szene da synchronisiert wird. Und naja, wenn wir halt in Deutschland, wir haben nun mal einen Sprecher für beide Rollen, von daher ist das ja eigentlich legitim, das so umzusetzen. Also mal schauen, was die dann so draus machen. Aber Hauptsache irgendwie nicht Tobias Müller synchronisiert die echte Minami Takayama, die man wirklich im Tonstudio sitzen sieht, wird dann synchronisiert von Tobias Müller. Ich befürchte, das müssen sie irgendwie mit Untertiteln und Anmerkungen lösen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Oder sie schneiden einfach ganz schlecht ein Standbild von Tobias Müller rein und bauen da so eine eigene kleine Sequenz aus, wo das erklärt wird für Deutschland. Nein. Das wird jedenfalls spannend sein zu sehen, wie sie das irgendwie umsetzen. Ich nehme mal an, dass Karin Lehmann da irgendwie auch involviert ist, oder? Also wir wissen ja gar nichts, aber ich vermute das jetzt einfach mal. Ich gehe von auch Seiten davon Cassés. aus, weil Karin Lehmann ist ja in der Produktion von Conan, die ist ja in die Filme involviert. Sie wird auch in die neuen Folgen, denke ich mal, komplett involviert sein. Also sie hat ja da den Überblick und ich denke mal, sie wird da auch wieder die Dialogbücher übernehmen. Da wird sie auf jeden Fall wahrscheinlich viel Freude mit haben. Apropos Freude und neue Folgen, kommen wir zu der größten Meldung im Anime-Deutschland-Bereich. Denn die neuen Folgen kommen schon etwas früher als gedacht. Tatsächlich, neue Folgen schon ab dem 19. Oktober, Ausrufezeichen, war die Schlagzeile. Denn ProSieben Max hat auf die Fans gehört und hat sich entschieden, die Folgen 332 und 333 zusammen mit 334, 35 und 36, was eben die ersten drei neuen Folgen sind, alle zusammen in einem Block am 19. Oktober von 17:35 Uhr bis eben spätabends zu zeigen. Fünf Con-Folgen am Stück, drei davon neu und am Abend gibt es um 20:15 Uhr auch noch Episode 1, das TV-Special als TV-Erstausstrahlung. Ab 20:15 Uhr und danach geht's ab dem 22. Oktober weiter, nach einer kleinen Unterbrechung zwischen diesen beiden Tagen, dann von Montags bis Freitags ab 18:20 Uhr mit neuen Folgen. Und dementsprechend geht es am 19. Oktober los mit Der stumm zurückgelassene Beweis Teil 1 bis 5. Erstmal, ich glaube, das ist eine News, über die sich jeder Con-Fan nur freuen kann. Also ProSieben Max hat auf Fanbedürfen gehört und gesagt, hey, könnt ihr nicht irgendwie noch die Folgen davor, weil das ist ja ein Cliffhanger und so, nochmal ausstrahlen, dass alle Leute das nochmal wissen. Machen sie und sie zeigen auch gleich alle drei neuen Folgen des Dreiteilers, der danach kommt, am Stück. Also da kann man wirklich nur den Hut vor ProSieben Max ziehen und applaudieren. Ja, allerdings. Also das ist ja schon mal sehr gut, dass man da auf jeden Fall dann wieder reinkommt und man kann ja die Conan-Folgen sowieso immer wieder angucken und gerade jetzt zum Start der neuen Folgen dann nochmal das, ja, diesen Rerun sozusagen zu sehen, nochmal reinzukommen und dann direkt gleich mit den neuen Episoden weitermachen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, darauf warten wir schon sehr lange. Und ja, was man auch schon machen kann, ist, man kann sich einen kleinen Einblick in die neuen Folgen verschaffen, also in die Episode 334. Und zwar haben sie da wohl die ersten 4 Minuten sind bereits bei ProSieben Max auf der Webseite verfügbar. Also die ersten 4 Minuten der Folge 334 kann man sich da schon ansehen. Das ist auf jeden Fall alles sehr schön gelöst. Trotzdem, ja, es kommt jetzt trotzdem noch meine übliche Kritik von mir. Ich möchte dazu sagen, ich finde das alles super toll. Ich finde das super schön von ProSieben Max, wie sie das gelöst haben mit dem Marathon. Episode 1 noch als Bonus, auch wenn es alle Leute, die noch keine Ahnung von den neuen Folgen haben, komplett spoilert. Aber das ist egal. Trotzdem, so gut ich das auch alles finde, mich macht es immer noch ein bisschen nicht sauer, aber ich finde es immer noch störend, dass sie die Folgen wirklich Der stumm zurückgelassene Beweis Teil 1 bis 5 nennen. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe da im Forum und im Discord und überall diskutiert, aber es stört mich trotzdem, dass nachdem sie gesagt haben, wir wollen uns näher an die Originaltitel halten, dass sie in die ersten drei Folgen einfach komplett umbenennen, um aus einem Zweiteiler und einem Dreiteiler einen Fünfteiler zu machen, nur weil, wie ProSieben Max auf Facebook und so schreibt, wir wollen für die Übergangszeit haben wir auf die alte Namenskonvention zurückgegriffen, was hier erstmal komplett schwachsinnig ist, weil die alten Namenskonventionen waren, die Fälle einfach umzubenennen, aber nicht, dass man falsche Folgentitel, Titel von einer anderen Folge auf unzusammenhängende Folgen oder anders heißende Folgen draufpappt. So haben die das ja früher nie gemacht. Ich kann es verstehen, dass man die Zuschauer nicht an die Hand nehmen will, zu sagen will, ja, es war jetzt so eine lange Zeit, die Folgen hängen zusammen, aber trotzdem, man hätte die Folgen auch wirklich Kontakt mit der schwarzen Organisation Teil 1 oder mit den Männern in Schwarz, wenn man so haben will, Teil 1 bis 3 nennen und das als die fünf Folgen hintereinander ausstrahlen können. Das hätte jeder verstanden. Ja, bin ich auch ganz bei dir, weil für mich persönlich auch der stumm zurückgelassene Beweis ist ein Detail, was eben von Itakura zurückgelassen wurde, welcher halt mit dem Fall der stumm zurückgelassene Beweis komplett abgehandelt wurde. Und dann geht es ja im Prinzip um die schwarze Organisation. Und dieser zurückgelassene Beweis, der hat ja in diesen Folgen kaum bis wenig Bewandtnis. Also da sind ja die Männer in Schwarz und dass dann da Wodka auftreten wird und was weiß ich nicht, was alles noch passiert. Das ist ja wesentlich wichtiger als dieses Detail aus dem letzten Fall. Also ich persönlich hätte das auch besser gefunden, wenn man da irgendwie was mit der schwarzen Organisation, wenn man einfach den Originaltitel entsprechend übernimmt aus Japan und dann eben Teil 1 bis Teil 3, wie sie es halt sonst auch immer gemacht haben, dahinter klatscht. Das wäre einfach gewesen, das wäre originalgetreu gewesen und es hätte dem Ganzen auch überhaupt keinen Abbruch getan, weil man weiß ja, wie die Folgen davor hießen und ob das miteinander zusammenhängt. Ja, das kriegt man auch so mit, weil man ja am Anfang der Episode sowieso noch diesen kurzen Rückblick da hat, wie Conan da auf Akai auf der Straße trifft. Also, weiß ich nicht, für mich ist das auch ja eher was Sinnloses gewesen. Also, niemand orientiert sich ja daran, wie die Folgentitel quasi heißen. So, ja, ich weiß jetzt, dass die Folgen zusammenhängen, weil das 1 bis 5 ist, aber man weiß auch, dass die Folgen zusammenhängen, wenn man die Folgen guckt. Also, ja. Und vor allem werden sie ja jetzt im Marathon zusammen ausgestrahlt. Das heißt, da kannst du nur wirklich gar keine Verwirrung geben, wenn man das macht. Ja, eben. Natürlich, also, wie gesagt, die Aktion an sich, alles super, alles toll. ProSieben Max, Daumen hoch dafür. Benennung, ja, schade. Hoffen wir mal einfach, dass dann die nächsten Sachen einfach getreu umgesetzt werden, dass es jetzt wirklich nur für die Übergangsphase war. Naja, apropos neue Folgen, was auch ein kleines Detail ist, was Leute gesehen haben, ist, dass auf Karin Lehmanns Internetseite in der Filmografie aufgeführt wird: Detektiv Conan, Episode 334 bis 433, 100 Folgen, a 24 Minuten. Die bisherigen Berichte waren ja, dass 102 Folgen ausgestrahlt werden, womit wir mitten im ersten Teil von einem Zweiteiler landen würden. Und jetzt steht hier auf Karin Lehmanns Website 100 Folgen, was der zweite Teil von der komischen Familie ist, dieser der Fall mit Ran mit dem Handy von Shinichi. Das heißt, 100 Folgen wäre der Ende des Falls, 101 Folgen wäre dieses, woran versucht, das Handy zu knacken, 102 Folgen wäre ein erster Teil von einem Zweiteiler. Jetzt, also, keine Ahnung, was jetzt davon stimmt. Da müssen wir sehen. 102 Folgen war bisher immer die Berichterstattung, die passiert ist, was ja auch Kevin und so weiter immer gesagt hat. Und jetzt ist eben die Frage, was davon jetzt stimmt. Ich fände 101 als Mittellösung aus diesen beiden Angaben übrigens sehr gut, dann würde man mit der Folge enden, woran das Handy versucht zu knacken, was ja kein heftiger Cliffhanger ist, auf dem man die Staffel beenden würde. Das wäre vielleicht ganz angenehm. Ja, weil sonst würden wir ja auch mitten in der Episode enden, oder? Also wenn das ein Zweiteiler ist, wir den ersten Teil bekommen und dann Ende ist. Ja, also bei 102 wäre das ist das mit dem Juwelenräuber, der sich vom Dach da stürzt, mit Takagi und Shiratori und so. Das wäre 102, das wäre der erste Teil davon. Und das wäre der größte Cliffhanger, weil dann würden wir einfach mitten in der Folge Ja, aufhören. und das wäre natürlich richtig doof, also ja, quasi fast wie was wir jetzt mit dem stumm zurückgelassenen Beweis haben oder hatten. Ich weiß noch, wie das damals aufkam. Dann, ja, Akai auf der Straße, jetzt geht's richtig los, Ende. Von daher finde ich es auch blöd, ja, gerade bei einem Zweiteiler dann so, ja, eine Folge machen wir, die andere wissen wir noch nicht. Das wäre ja auch absolut blödsinnig. Kommen wir zum Manga in Deutschland. Da ist, wie gesagt, Band 94 erschienen. Die größere News war aber, dass wir von Con News mal wieder exklusiv Sachen zu einem deutschen Sonderband enthüllt haben. Nämlich erstmal das finale Cover und die Inhaltsangabe von Aufgewacht Kogoro, dem Kogoro Mori Sonderband, an dem Kevin und ich auch wieder in der Fallauswahl mitgewirkt haben. Kogoro Mori, Ex-Polizist, Judoka und Inhaber der berühmten Datei Mori, Vater von Ran und meistens das Sprachrohr Connens, als schlafender Kogoro. Dieser Sonderband enthält seine unterschätzten Fälle aus den Detektiv Conan Mangas und ist exklusiv in dieser Form erhältlich. Gekonnt ist eben gekonnt. Und auf dem Cover sehen wir einen Ausschnitt der Farbseite aus dem berühmten Fall Mord unter Freunden, wo Conan ziemlich im Vordergrund ist und Kogoro so im Hintergrund angestrengt nachdenkend und komplett halbmäßig grün, was an der Darstellung dieser speziellen Farbseite liegt, aber um fair zu sein, es gibt nicht so viele Farbseiten mit Kogoro Mori. Danach haben wir auch noch den Inhalt enthüllt und der hat es ordentlich in sich, denn am Ende sind es 30 Kapitel geworden. 10 Fälle. Die Fälle sind aber alle Standardlänge. Es gibt keinen, der länger ist als 3 Kapitel in dieser Auswahl. Beziehungsweise doch ein Fall, der Yoko Ogino-Fall ist mal 4 Kapitel, aber es ist jetzt nicht wie bei der Shinichi und Heiji-Edition, dass das immer solche langen 5 bis 7 Kapitel-Fälle sind, sondern Kokoro eher eine Auswahl besonderer Standardlängenfälle. Ja, wie gesagt, Kevin und ich haben wieder an der Auswahl der Fälle mitgewirkt, wofür wir uns natürlich hier auch nochmal bei Egmont Manga und Steffen Hautog bedanken wollen, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. So, Olli, als Unbeteiligter, wie gefällt dir diese Fallauswahl? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass wir oder dass ihr wieder mitwirken durftet bei der Fallauswahl. Das hat ja bei dem RAN-Sonderband, wie man im Nachhinein festgestellt hat, super funktioniert. Deswegen, ja, bin ich auch sehr froh, dass das diesmal wieder geklappt hat, dass ich sag mal erfahrene Leute, die sich auch wirklich mit dem Thema auskennen, da ihre Finger mit drin hatten und gesagt haben, das ist gut, nicht, dass da irgendwie ein Fall drin landet, der so gar nichts mit Kogoro zu tun hat. Wir hatten das ja auch in der Vergangenheit schon öfter in des einen oder anderen Felds. Ja, hier muss ich sagen, ja, gefällt mir das Ganze so sehr gut. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut im Detail, was die einzelnen Fälle so beinhaltet. Ist ja wieder sehr breit gefächert von Band 1 an über die Mitte mit 17, 27, 37, ein paar dann die 40er und die 51 und 68. Richtig, ich hatte das. Das kann ich ja kurz nochmal für die Leute, die jetzt die Liste nicht vor sich haben, nochmal kurz die. Also Band 1 ist die Doppelgängerin, das ist der Yoko Ogino-Fall. Band 4 die Strafe des Himmels, das ist der Fall mit der Ritterrüstung im Museum. Band 9 Mord unter Freunden, der ganz Klassiker. Band 17 der Biss der Seeschlange, das ist das, wo mit dem Ehering von Eri und so, wo da so ein bisschen drum gewesen drum gemacht wird. Band 27 Kogoro unter Verdacht. Kennt man ja wahrscheinlich auch von diesem Episodentitel her. Band 37, Unbemerkt verdächtig, im Manga auch bekannt als Kogoros Entscheidung, Teil 1 bis 3, mit der Schauspielerin Ruri Ucho. Band 43, Das vergessene Handy, im Café Poirot. Band 45, Die geheim gehaltene Route, das ist das, wo sie nach Okinawa fliegen mit dem Baseball-Profi. Band 51, Das Geheimnis der Russian Blue, der erste Fall von Goro. Und dann Band 68, der schlimmste Geburtstag von Eri Kisaki, wo Kuro natürlich auch nicht fehlen darf. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, sehr schöne Fallauswahl. Genauer werden wir dann da in einem separaten Podcast drüber sprechen. So auf den ersten Blick gefällt es mir ja sehr gut. Also Kokoro hat in jedem Fall, auf jeden Fall einen entsprechenden Auftritt und ja, von daher, wie gesagt, finde ich auch ganz gut, wie ja, vor allen Dingen halt das auch mit dem Fall mit Unbemerkt Verdächtig, mit Rory Cujo oder Rory, ich habe ihren Namen nicht so ganz drauf. Auf jeden Fall ist ja da auch eine Situation, sage ich mal, von Kogoro aus seinen jungen Jahren, als er damals, Eris Vater kennenlernt oder die Familie. Das ist ja auch immer so, ja, eine schöne Sache, sag ich mal. Das ist ja ein wichtiger Teil in Kogorors Leben gewesen. Von daher sehr schön, dass auch dieser Fall, den man ja so vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dann da mit drin gelandet ist. Also der Klassentreffenfall, der musste auf jeden Fall rein. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, freue ich mich sehr, die Fälle dann mal wieder zu lesen. Dann kommt auch wieder ein bisschen Klarheit in die einzelnen Fälle. Ja, aber ich finde es schon mal sehr schön, dass ihr da 10 passende Fälle gefunden habt. In jeder wird Kogoror wahrscheinlich einen entsprechend guten Auftritt haben. Ja, und ihr habt, wie schon gesagt, sehr breit gefächert. Und von daher, ja, denke ich mal, habt ihr das alles richtig gemacht. Sonst gibt es später Kritik im Podcast. Das wird hart. Es ist jetzt auch erstmal der letzte Sonderband für Deutschland, also beziehungsweise das ist der letzte, der noch irgendwie angekündigt ist. Gefühlt hatten wir in den letzten 1,5 Jahren immer irgendeinen Sonderband in der Leitung, der dann irgendwann kommt und angekündigt und hier noch eine Abstimmung. Aber jetzt erstmal in der näheren Zukunft nichts bekannt, nichts geplant, scheinbar. Aber ich glaube, wir haben da mit den deutschen Sonderbänden bisher eine ziemlich schöne Auswahl an Büchern bekommen, die natürlich auch preislich immer günstig waren. 6 € wird auch dieser Sonderband kosten und am 2. November erscheint er und dann zügig danach, wie gesagt, unser News-Podcast dazu. Kommen wir zum Manga in Deutschland, den Detective Conan Weekly-Kapiteln 1019 bis 1021. Letzten Monat habe ich ja schon kurz Kapitel 1018, der diesen Fall begonnen hat, angerissen. Kaito Kid verkleidet sich als Kazuha Toyama. Das wird diesmal nicht geheim gehalten, sondern uns ziemlich deutlich offen präsentiert. Und so schafft es Kid, als Kazuha dem Edelstein immer näher zu kommen und flirtet dabei heftigst mit Heiji. Also Kid hält sich überhaupt nicht zurück. Flirtet Heiji an, überzeugt ihn von Dingen, indem er aus Versehen, ganz aus Versehen, Heijis Arm gegen seine Brüste, in Anführungszeichen, drückt und Heiji damit von Sachen überzeugt. Ihm sagt, hey, na, findest du mich schön? Hast dich schon wieder in mich verliebt? Zwinker, zwinker. Und schafft es dann, so dem Edelstein ganz nah zu kommen, schließt sich mit Heiji unter Schutz einer Rauchbombe in diesem Eisraum ein, wo eben der Ring innerhalb des Eisblocks eingefroren ist und schafft es dann mit Tinte den Raum abzudunkeln, dass nur noch er und Heiji im Raum sind, und unter einer Plane ein Loch in den Eisblock zu bohren und dadurch dann plötzlich ganz viele Ringe im Eis erscheinen zu lassen. Doch er hat die Rechnung ohne Morofushi und Konnen gemacht, die das Ganze wirklich schon von ganz Anfang an durchschauen. Und im Prinzip Conan erklärt die ganze Kid-Verkleidung nicht im Auflösungskapitel, sondern auch schon davor. Das einzige Mysterium, was für uns Ende des Kapitels bleibt, ist eigentlich, was ist Kids genauer Plan? Aber tatsächlich haben wir nicht wirklich ein Mystery in diesem Fall, denn eigentlich wissen wir schon alles vor der Auflösung. Jedenfalls, nachdem Heiji und Kazuha wieder aus dieser Situation raus sind, also Kazuha in Anführungszeichen, wollen sich erstmal im Museum hinlegen, weil der Zug ist schon, die Züge fahren nicht mehr, Taxi ist zu teuer. Und dann flirtet Kid wieder mit Heiji, zieht ihn so ein bisschen auf und Heiji will dann endgültig Schluss machen und konfrontiert Kazuha Kid und sagt: Hier, du redest den ganzen Tag schon Unsinn, da muss ich wohl deine Lippen versiegeln mit einem Kuss. Und er küsst Kazuha Kid nicht, denn Ran und Con, die, also Con hat inzwischen Ran und Kogoro davon erzählt, dass es eh nur Kaito Kid sind, unterbrechen das. Und Con ist die ganze Zeit wirklich nur so: Ach ja, Heiji, richtig. Wenn es um Kazuha geht, ist er ja richtig dumm. Das ist im letzten im Kapitel 1021 richtig lustig, wie Con dauernd denkt: Mann, dass Heiji nichts blickt, das ist mal wieder typisch. Kid schnappt sich dann später den Edelstein, weil sie ihn gewähren lassen, denn Morofushi und auch Conn haben erkannt, der Juwelenhändler, der Jyōkichi den Stein ausgeliehen hat, Überraschung, ist böse und die Frau, die am Anfang gesagt hat, das ist eigentlich mein Edelstein, dem gehört er auch in Wirklichkeit. Und so bringt Morofushi sagt einfach, ach ja, ich habe diesen Geheimweg von Kid gefunden, mit dem er geflohen ist. Habe ich vorher gefunden, habe ich aber nichts drüber gemacht, weil ist schon, passt schon. Er gibt den Edelstein ja eh dem wahren Besitzer zurück. Und so macht Kid das auch und gibt der Frau den Edelstein zurück. Heiji und Kasua machen gar nichts, denn Heiji kann sie am Ende wieder rausreden. Ich habe es total die ganze Zeit geschaut. Und dann kommt am Ende eigentlich noch das Wichtige. Denn über diesen Fall, wenn wir uns erinnern, bei meiner Besprechung von 2018, Morofushi ist nach Tokio gekommen, weil es hier einen Umschlag gab. Und zwischendurch rufen ihn auch Yui und Kansuke an aus Nagano. Und dabei erwähnen sie, ach ja, richtig hier, Morofushi hatte ja einen jüngeren Bruder in Tokio, der auch bei der Polizei war, der nach dem Tod ihrer Eltern dabei Verwandten gelebt hat. Was ist mit dem? Ja, keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, sagt Morofushi. Und am Ende kriegen wir dann noch relevante Infos dazu, denn Morofushi begibt sich zum Polizeihauptquartier und der Brief für Morofushi war in einem Umschlag, der ursprünglich an Wataru Date adressiert war, den alten Freund von Takagi und auch Bourbon. Und darin ist das zerstörte Handy von Scotch drin. Und wir erkennen, dass es sich bei Scotch um den jüngeren Bruder von Takaaki Morofushi gehandelt hat, Hiromitsu Morofushi. Und durch das Handy erfährt Morofushi jetzt eben, dass sein Bruder nicht irgendwie verschwunden ist, sondern damals im Dienst gestorben ist. Wir bekommen auch noch einen Einblick darin, dass Sato sich kurz erinnert, dass Date und seine Freunde in der Polizeischule immer Mist gebaut haben. Und dabei sehen wir zum ersten Mal im Manga diese Polizisten-Freundesgruppe, die wir in den Filmen so ein bisschen angedeutet bekommen haben und die Gosho Aoyama im Hintergrund mal so erwähnt hat in Interviews, nämlich aus Jinpei Matsuda, Kenji Hagiwara, Wataru Date, Scotch bzw. Hiromitsu Morofushi und eben Bourbon Zero Rei Furuya. Und als Morofushi das Polizeihauptquartier verlässt, blickt er auf den Umschlag, der Wataru Date adressiert war. Der hatte keinen Absender, sondern hinten nur einen Kreis drauf. Und da erinnert sich Morofushi am Ende des Kapitels daran, dass sein kleiner Bruder Hiromitsu ihn angerufen hat, als er nach Tokio ziehen musste und gesagt hat, hey, ich habe hier einen coolen Freund gefunden und der hat einen coolen Spitznamen, der heißt nämlich Zero. Und dann denkt Morofushi sich, blickt er den Kreis an, der natürlich auch eine Null sein könnte. Und wir sehen dabei auch noch im Hintergrund so ein kleines Bild von Scotch und Amuro als Kinder. Und damit beenden wir diesen Fall und begeben uns eine neunwöchige Pause. Bis zum 28. November pausiert der Hauptdetektiv Conn Manga wieder. Aus Gründen, die es gibt, bestimmt. Also Gosho Aoyama wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass er gesund ist. Und wenn man seinen Nachrichten bei Animal Crossing ist, dann war er jetzt irgendwie mal wieder mit Mitsuru Adachi, einem anderen Mangaka, war mal wieder verreist. Die haben Hokkaido besucht. Und sonst scheint es ihm ganz gut zu gehen. Er sagt jedenfalls immer nur tolle, schöne Dinge. Und dann recherchiert er jetzt und bereitet sich mit dem Writing und Storyboarding auf den nächsten Detektiv-Conn-Fall vor, der dann, wie gesagt, am 28. November kommt. Bis dahin weiterhin Zero's Tee-Zeit in der Show on Sunday. Tatsächlich jetzt sie haben sogar mal zwei Kapitel in einer Ausgabe veröffentlicht. Also ein Kapitel ist 12 Seiten lang, im Gegensatz zum 16-seitigen Conn-Kapitel. Deswegen können sie mal so zwei Kapitel machen, weil am 18. Oktober kommen in Japan Band 95 von Conn, Band 2 von Zero's Tee-Zeit und Band 3 vom Theta-Spin-Off. Deswegen, aber für Tee-Zeit hatten sie noch nicht genug Kapitel tatsächlich. Aber weil sie jetzt drei Bände auch immer veröffentlichen wollten, haben sie jetzt tatsächlich auf Doppelschichten geschoben im Magazin, dass man irgendwie auch diesen Band schon noch voll bekommt rechtzeitig. Und das läuft dann, bis Conn wieder da ist, Ende November. Ja, da haben wir ja noch einen schön abgeschlossenen Fall geliefert bekommen mit einem, wie ich finde, nicht ganz so dramatischen Cliffhanger. Ich meine, wir wissen jetzt, dass Morofushi der Bruder von Scotch war, aber ja, das ist jetzt. Also es ist jetzt nicht so ein Cliffhanger, sag ich mal, so, wo jetzt irgendwie draus ersichtlich ist. ja, der wird jetzt demnächst mit der Organisation zusammentreffen und alles auflösen und wapapapapap, sondern eben einfach nur so eine Information und man kann jetzt vermuten, was als nächstes passiert. Vielleicht wird er irgendwie mit Bourbon in Kontakt treten, vielleicht auch nicht. Also finde ich jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, aber trotzdem ein sehr interessantes Detail und ja, mal schauen, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Der vergangene Fall mit Kit, ja, der war meiner Meinung nach war der ganz solide. War ja mehr so ein, ja, Unterhaltungsfall, also Mystery, wie du schon sagtest, ist überhaupt nicht vorhanden gewesen. Höchstens, wie gesagt, dieses der Trick mit den vielen Edelsteinringen im Eis, warum da plötzlich fünf oder vier statt einer sind. Das hätte man sich noch fragen können. Und ansonsten war eigentlich ja alles schon klar, auch dass Kit den Edelstein aus dem Eisblock wahrscheinlich nicht geklaut hat, obwohl da ein Loch drin ist, weil ja vorher gesagt wurde, das geht sowieso nicht. Und naja, daher war das schon recht offensichtlich. Ja, und dann auch die Verkleidung von ihm wurde diesmal ja nicht mitgespart. Und ja, was ich so ein bisschen schade fand, war ja, dass da Teiji und Kazuha Kid sich dann doch nicht geküsst haben, weil ich meine, Kazuha Kid hat es ja schon ziemlich drauf angelegt. Und dann, als Heiji quasi zum Schritt übergehen will, dann kriegen wir ja so seine Gedanken mit, hey, Moment mal, so war das nicht gemeint, hör auf, lass den Quatsch. Und dann auf einmal fängt er an, das zu bereuen. Also, ich meine, es muss ihm ja schon klar gewesen sein, dass wenn er so stark mit Heiji flirtet, dass er, die haben ja was füreinander übrig. Ich nehme an, das hat er bestimmt auch schon gemerkt als Kid. Und da müsste ihm das eigentlich klar gewesen sein, dass da, wenn er irgendwie in die Richtung geht, dass da was passiert. Von daher. Vielleicht dachte er, das ist so wie bei Aoko und mir, das heißt, der Mann wird nie was machen. Hat er von sich auf andere geschlossen und scheinbar ein bisschen daneben gelegen. Tja. Ja, von daher, ich hätte es ihm gegönnt. Wäre vielleicht auch eine lustige Szene geworden. Naja. Ja, aber ich hätte es, für Heiji wäre es halt ein bisschen schlimm gewesen. Ne? Also, ich glaube, diese Demütigung wollte Gosho seinem zweitbesten Schülerdirektiv vermutlich nicht zumuten. Ja, wobei er ihn ja auch so ein bisschen in die Pfanne haut, indem er halt durch Conan sagt, ja, wenn es um Kasur geht, dann blackt Heiji sowieso nix. Ja, also als Detektiv war Heiji in diesem Fall kompletten Desaster. Also gut, na, obwohl er durfte dann am Ende auflösen, dass der Juwelenhändler fake war. Aber dazu muss man sagen, das haben Conan und Morofushi halt auch durchschaut. Aber immerhin, er hat die Schlussfolgerung auch gemacht und durfte sie präsentieren. Aber also Heiji sah nicht gut aus in diesem Fall. Was aber, ich find's, manche Leute haben das ja kritisiert, weil das uncharakteristisch für Heiji wäre. Ich finde das aber nicht uncharakteristisch, das ist eigentlich, wie Conan schon sagt, mit der Brücke, mit der Ebisu-Brücke, was da vorgefallen ist, das ist komplett in-Character. Das ist dann halt eine Schwachstelle von Heiji. Ja, natürlich. Das ist ja auch ganz normal und wir erinnern uns, dass auch Shinichi ging es ja damals so in dem Mordfall mit dem Flugzeug, wo er ja dann gesagt hatte, er hätte gesehen, welche Leute alle auf die Toilette gingen. Und dann kam ja irgendwie später raus, so eine Person, ja, war die auch auf Klo? Dann sagte er, ja, keine Ahnung, den habe ich jetzt nicht gesehen. Und er sagt, doch, ich war da hier. Hundertprozentig und dann erinnert sich ja Shinichi, dass er ja ein wenig abgelenkt war, weil ja Ran direkt neben ihm geschlafen hat. Also von daher. Ja, oder auch der Fall mit Areide. Oder auch jetzt hier in Band 94 hatten wir ja erst mit Ukita. Da war Shinichi ja auch erstmal kurz so ein Panel lang so: Verdammt, ich kann mich nicht konzentrieren. Nur das Ding ist, Shinichi kommt dann am Ende immer auf die Lösung. Das lenkt ihn zwar ab, aber er kommt drauf. Aber Heiji, auf die Kasu-Sache hat Heiji ja wirklich komplett gar nicht geblickt. Also, naja. Aber dazu muss man vielleicht auch sagen: Naja, gut, wir hatten es ja aber auch, dass sich Kid als Ran verkleidet hat. Auch wenn Kid natürlich nicht so mit Conan geflirtet hat, weil Kid das Geheimnis nicht kennt. Das war übrigens auch eine Sache in dem Fall. In dem Fall in 1018 nennt Kid ja Conan und Heiji zwei Oberschülerdetektive. Im Japanischen, im Deutschen haben sie einfach nur zwei Detektive gesagt, aber im Japanischen ist es zwei Oberschülerdetektive. Und dann in 1019 sagt er aber, der Typ aus Osaka und dieses übliche Detektivkind mit der Brille. Ja, was denn nun? Ja, kennt er jetzt das Geheimnis im Manga? Hat Gosho das jetzt einfach so nebenbei bestätigt oder nicht? Man weiß es nicht. Was auch irgendwie komisch war. Und das Film 3 Easter Egg, fragen sich natürlich jetzt auch Leute hier irgendwie, ach, das ist eine Anspielung auf Film 3, ist der Film jetzt Kanon? Wo man auch sagen muss, ja, vermutlich eher nicht. Das war eine lustige Anspielung. Das Problem ist, Gosho, oh ja, man nimmt das nicht so ernst wie seine Leser. Für den ist es einfach nur, hey, hier eine coole Anspielung und Referenzen und Crossover und so alles. Das ist doch cool. Und die Fans denken so, was ist der, sind die Filme jetzt Kanon? Ist das Kanon? Oh Mann, wenn der von unserem Problem wüsste, der würde sich auch wahrscheinlich einfach denken, ich wollte doch nur eine coole Anspielung machen. Ja, kann, also, aber wie gesagt, deinem, was du gesagt hast, ich fand den Fall super, weil es eben, ich habe mich schlapp gelacht bei dem Fall. Ich fand, es war comedy-mäßig, fand ich den Fall 1A, mystery-mäßig war halt nichts da, aber mal ein lustiger Fall reicht mir auch. Natürlich, es muss ja nicht immer ernsthaft zugehen. Wie gesagt, das ist ja auch das Schöne an der normalen Kaito-Kid-Serie, dass man einfach nur lesen kann und sich berieseln lassen kann. Und das ist ja auch mal in Conan, wie gesagt, ganz schön. Also gefällt mir ja sowieso immer ganz gut, auch so, wenn wir dann den Fall mit der Klassenfahrt dann noch kriegen, dass wir dann einfach nur sehen, wie die Oberschüler da zusammen Spaß haben und auf Klassenfahrt sind. Ist ja auch ganz normales Alltagsgeschehen. Das ist auch okay. Und am Ende haben wir eben noch ein bisschen was Hauptstory-mäßiges bekommen. Auch wenn es jetzt nicht den direkten Einfluss hat. Ja, wie gesagt, was es im nächsten Fall geben wird, weiß man noch nicht. Der Teaser am Ende des Kapitels war diesmal einfach nur eine Zusammenfassung, weil sie eben noch nicht wissen, was im nächsten Kapitel passiert. Gosho hat vermutlich schon eine Idee. Ich hoffe es zumindest. Das Treffen in der Villa Kudo ist immer noch unbekannt. Da regen sich Fans auch immer noch darüber auf, dass wir immer noch nicht wissen, was da passiert ist. Ja, muss man jetzt schauen. Was man auch schauen kann, ist den japanischen Anime in der spoilerfreien Zone. Denn hier haben wir erstmal zwei kleinere News, nämlich es wurde ein neues Opening angekündigt. Opening 48, Timeline oder Timeline von DPS wird mit der Folge am 6. Oktober starten, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts gestern. Wir nehmen jetzt aber schon ein bisschen früher natürlich auf, deswegen kennen wir das neue Opening jetzt noch nicht. DPS ist eine neue Band, die aus der Kansa-Region kommt und eine kleine Preview haben sie auch schon veröffentlicht, auf YouTube zumindest. Und anhand dieser Preview fand ich das Lied schon mal nicht schlecht. Ja, geht so mehr in die rockige Schiene so, aber es passt ja auch zum Opening. Das hatten wir schon öfter mit einigen anderen Bands auch schon so. Also wir werden im nächsten News-Podcast dann genauer drauf eingehen. Da sehen wir das Ending dann auch komplett und wissen Bescheid. Hatten wir ja jetzt mit Countdown und Everything Okay, waren ja auch eher so Rocklieder, ne? Genau, ja. Also ist jetzt. Das finde ich aber auch gut. Schnelle Lieder fürs Opening, langsame Lieder fürs Ending. Und apropos Ending, während das Opening schon länger angekündigt war, ist relativ kurzfristig vor der Veröffentlichung von Episode 915 bekannt geworden, dass wir auch ein neues Ending bekommen, nämlich Aozo-Leiter von Cellchrome, die auch schon Everything Okay gemacht haben, Opening 46. Und Sadame das Ending nach sechs Folgen schon wieder abgelöst, eines der kürzesten Endings, die am wenigsten verwendet wurden. Dieses Ending kennen wir jetzt schon. Und ich fand vom Lied her, fand ich Sadame besser, das letzte Ending, weil es, ich find den neuen Song irgendwie so ein bisschen belanglos. Der hört sich halt gut an, aber da bleibt nichts hängen. Dafür fand ich aber beim neuen Ending die Animation schöner, weil Sadame war ja hier mit der berühmten Takagi-Laufanimation, die richtig schlecht aussah, irgendwie unausgegoren. Und ich fand, Aozo-Leiter war zwar auch simpel mit Ran und Shinichi und der Busfahrt und Jahreszeiten und so, War zwar simpel gehalten, aber diese Einfachheit war für mich eher ein Vorteil als ein Nachteil. Ja, also es ist auf jeden Fall was anderes und ich bin auch sehr dankbar, dass wir diesmal keine laufende Animation von irgendwem sehen. Das sehen wir sonst ja immer. Also von daher schön, dass das diesmal anders war. Ich hatte mir so ein bisschen mehr vom Ending erhofft, als ich quasi den Anfang gesehen habe, woran da im Bus sitzt und dann sind da noch so andere Schülerinnen da, dass das wie dieses eine Ending Konomi Koishite da mit dem Mädchen und dem Liebesbrief da von was weiß ich wann das, ne, ist von Mai Kuraki gewesen, kennt ihr auch auf jeden Fall. Und dass das so ein bisschen in die ja kleine Geschichte mündete, aber so viel Geschichte war dann da halt eben dann leider doch nicht. Sondern weil man eben nur gesehen hat, wie Ran mit dem Zug gefahren ist und dann eben diese Wechsel der Jahreszeiten dann da angedeutet wurde. Ja, ist auch ganz nett. Und ja, aber mir persönlich war in dem Fall dann das Lied ein bisschen lieber als die Animation. Da hat mir einfach irgendwie ein bisschen was gefehlt. Und ja, von daher, aber trotzdem ist es ein schönes Ending. Das Lied ist, wie gesagt, auch entspannt und ruhig. Ist mal was anderes von Sailchrome. Und ja, wie gesagt, auch mit der Animation kann ich dann aber auch leben. Und schauen wir mal, wie lange das Ending uns jetzt begleiten wird. Mich hat das noch so ein bisschen an dieses an Ending 46 erinnert, dieses Ima Aitakute, oder wie auch immer es ausspricht, ups. Das Ending, woran auch so unterwegs und auch in der Schule ist und dann quasi an allen Orten vorbeikommt, wo Shinichi eigentlich wäre, also im Klassenzimmer, Fußballfeld, irgendwie die Schränke und so, und Shinichi halt immer nicht da ist. Und ich dachte, vielleicht geht es nur in diese Richtung, aber dann sind sie ja eher in so ein Happy End gegangen. Ich fand es tatsächlich schön. Was eine Sache ist, die ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir kennen das ja öfter mal, das machen die ja gerne mal in den Endings, dass man sieht Shinichi, dann schneidet man weg irgendwie auf Ran und sie guckt ihn an und dann ist es Conan, weißt du? Ja, Man schneidet von Shinichi weg, Ran guckt irgendwie hin und es ist Conan und das dachte ich, sie machen es am Ende auch, aber nein, sie schneiden von Shinichi weg auf Ran und es ist dann weiterhin Shinichi. Das fand ich doch schön, dass sie nicht schon wieder dieses gemacht haben. Ach, es ist doch nur Conan. ja. Ja. Das ist sehr schön. Das gefällt mir auch sehr, dass quasi Ran losfährt und dann am Ende da mit Shinichi zusammentrifft und dann ist es leider schon vorbei. Ich hätte gern weit die Geschichte weitergesehen. Und quasi, Shinichi sitzt im Regen an der Busstation, dann kommt Ran und die Sonne geht auf. Ja. Symbolismus. Dann haben wir der spoilerfreien Zone aber tatsächlich noch eine größere News, denn es wurde angekündigt, dass im Januar 2019 die Anime-Adaption von Kapitel 1000, dem Fall in Kyoto, den wir jetzt auch im Band 94 schon hatten, im Januar 2019 kommen wird, und zwar zwei Folgen. Da denkt man sich, sechs Kapitel, zwei Folgen, das ist nicht irgendwie ein bisschen wenig. Gemach, gemach. Denn beide Folgen am 5. Januar und am 12. Januar sind jeweils einstündige Specials. Das hatten wir zuletzt 2016 mit diesem Kabuki Ibizo Special, dieser Theaterkünstler da. Das waren auch zwei einstündige Specials. Und das bekommt der Kyoto, die Kyoto-Klassenfahrt jetzt auch. Haben sie schon sehr weit im Voraus tatsächlich angekündigt, auch mit einem eigenen so einem Poster in der Shonen Sunday. Quasi wie so eine Ankündigung von einer neuen Staffel bei irgendwelchen aktuellen Animes, die so also in Staffeln veröffentlicht werden, im Vorfeld. Haben sie das Con jetzt auch mal gegönnt für die Kyoto-Klassenfahrt. Was natürlich zwei Sachen bedeutet. Erstens, die Klassenfahrt kommt, sie ist bestätigt, was toll ist. Zweitens, jetzt muss aber vorher, wir haben ja noch drei Fälle vorher im Manga, die jetzt noch im Anime vor Januar 2019 adaptiert werden müssen. Und das haben sie damit quasi auch bestätigt, dass sie Planung in den nächsten Monaten mindestens sechs Manga-Episoden enthalten wird. Was eine Menge ist und womit wir ziemlich nah an den Manga anschließen werden. Denn wir wissen ja jetzt, Kusho macht jetzt wieder eine neunwöchige Pause. Das heißt, wir kriegen dieses Jahr vielleicht noch einen Fall. Vielleicht einen längeren. Womit wir so bei 1025 Kapiteln wären. Und wenn sie die Klassenfahrt voll adaptieren, dann sind wir nur irgendwie so 19 bis 20 Kapitel Manga-Anime entfernt, was so noch nie der Fall war. Das heißt, wenn es ganz schlimm läuft, könnten wir nach Kyoto eine riesige, noch größere Fillerwelle bekommen als jemals zuvor. Darauf könnte es hinauslaufen, was dann noch die glimpflichste Lösung wäre als Lösung quasi, wenn sie sagen, wir pausieren können erstmal komplett. Weiß man ja, kann ja auch sein, dass ja, wir haben keine Folgen mehr, ja, dann machen wir nochmal ein paar Remaster und zeigen nochmal diese alte Folge und was weiß ich nicht. Mal schauen, wie es sich entwickelt, also. Aber an sich die Lösung, dass man sagt, im Kyoto nehmen wir hier diese, machen wir im Januar, wo wir diese zwei einstündigen Specials haben können, das ist vermutlich die beste Lösung für so einen wichtigen Fall. Ja, ist ja auch was Besonderes, also von daher. Der Kyoto Arc verdient alle Liebe, den sie irgendwie geben können im Anime, und ich hoffe, dass es dann so ist wie mit dem Kindergartenfall, dass man dann merkt, dass da plötzlich die Animation so einen kleinen Sprung nach oben macht. Kommen wir nun zum Anime in Japan mit Sachen, die garantiert keinen Sprung nach oben in der Qualität gemacht haben. Wir haben heute 5 Episoden, deswegen reden wir gar nicht lange um den Brei drumherum. Am 1. September kam Episode 911, das Anliegen von Kommissar Migure. Ja, genau. Und zwar geht es, wie der Titel schon sagt, darum, Kommissar Maigret sucht Kogoro Mori in seiner Detektei auf, weil er von ihm Hilfe erhofft. Und ja, erzählt dann auch gleich, worum es geht. Ein bekannter japanischer Literaturwissenschaftler wurde halt in seiner Wohnung ermordet. Es gibt bereits einen Tatverdächtigen, nämlich seinen Neffen. Und der wurde auch am Tatort von einem Zeugen gesehen und es wurde auch recherchiert und ermittelt, dass er ein Motiv hatte, weil der Onkel war halt als Literaturwissenschaftler vermögend und wenn der Onkel verstorben wäre, dann hätte der Neffe alles geerbt. Und jetzt plötzlich hatte der Onkel aber plötzlich Heiratspläne und dann wäre das ja blöd für den Neffen gewesen. Von daher steht eigentlich alles schon darauf, hier Fall gelöst, der Neffe war's. Deshalb nehmen die den dann halt auch fest und verhören den anschließend und der sagt halt immer nichts und sagt immer nur, nö, war ich nicht, war ich nicht. Und ja, als es dann so in das dritte Verhör ging und er immer noch nichts gesagt hat und sie ihn dann quasi wegen Mord verurteilen wollen, da kriegt er plötzlich kalte Füße und sagt, nee, hier. Wenn ihr das macht, verurteilt ihr mich zu Unrecht, denn ich habe ein Alibi. Und er erzählt dann, dass er halt vorher, bevor der Mord an seinem Onkel geschah, da war er, was weiß ich, ziemlich weit weg in einer ganz anderen Stadt und hat da eine alte Frau überfallen in ihrer Wohnung. Und das wird dann halt natürlich auch sofort überprüft und wird von dieser älteren Frau, die überfallen wurde, auch bestätigt und ja, dann gibt's sozusagen, hatte er sich dann in dem Haus auch noch satt gegessen und dadurch bestehen sozusagen ja DNA-Spuren oder halt diese Zahnabdrücke, ich weiß nicht, wie man das als Spur nennt. Diese Gebissabdrücke an dem Brot lassen sich, nein, Brot gibt's in Japan nicht, aber ist ja auch egal. Das lässt sich auf jeden Fall eindeutig dem Neffen zuordnen, womit halt bestätigt ist, ja, den Überfall hat er begangen. Und von daher wird es schwierig, weil die Wohnung und das Haus seines Onkels, das liegt halt mindestens eine Stunde oder mit dem Auto oder so weit halt weg, also zu weit auseinander quasi von der Tatzeit her. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann erwähnt Kogoro aber diesen Augenzeugen. Und auch das erzählt mir Gore dann. Ja, der Augenzeuge hat sich auch gemeldet und hat dann eben gesagt, dass er den Neffen gar nicht beim Tatort gesehen hat. Er wollte ihn eigentlich nur, weil er irgendwie in der Bar mit so einer Frau da am Rummachen war, hat er dann gesagt, nee, das ist kein guter Mann, dem drücke ich mal einen rein. Später hat er dann aber ein schlechtes Gewissen genommen, hat seine Aussage zurückgenommen und ja. Jetzt ist sozusagen das Problem, dass der Neffe, Megure ist sich eigentlich sicher, dass er seinen Onkel ermordet hat, weil, wie vorhin schon gesagt, es deutet alles darauf hin. Aber es passt halt nicht mehr zusammen, weil er zur einer Stunde vorher halt diese Wohnung da überfallen hat und das zeitlich überhaupt nicht hinkommt. Und ja, deswegen ist er jetzt bei Kokoro und erhofft sich von dem genialen Meisterdetektiv halt den Hinweis, dass der Fall gelöst wird. Kogoro stellt dann auch Überlegungen an und ja, scheint damit auch richtig zu liegen, dass dann im Prinzip die Sendung, die die Frau geweckt hatte, dass sie halt vorher aufgenommen wurde und dass dann das so irgendwie inszeniert wurde. Aber auch das widerlegt Megure, weil er sagt, ja, haben wir schon überprüft. Klappt auch nicht. Ja, und das ist jetzt im Prinzip das Dilemma. Eigentlich wissen sie, wer der Täter sein könnte, sind sich ziemlich sicher, aber sie müssen halt dieses Alibi knacken, was eventuell nicht zu knacken ist. Ja, und dann sind sie sozusagen in der Detektei und ermitteln und überlegen, wie denn das Ganze so sein könnte. Ja, das ist im Prinzip auch schon das ganze Anliegen von Kommissar Maigret. Ja, ist halt kein klassischer Fall, ist halt so eine, ja, Alibi widerlegen, aber wie Geschichte. Und ja, ist halt eine interessante Filler-Episode, wie ich finde. Halt, man hat sozusagen erst alles, was auf diesen Täter hindeutet und es kann überhaupt nicht anders sein und dann kommt irgendwie plötzlich raus, ja, nee, da war es doch nicht, weil der war irgendwie ganz woanders. Und dann denkt man, ja, aber er muss es gewesen sein, das irgendwie fingiert und irgendwie. Und dann überlegt man sich was und dann klappt das aber doch nicht. Also, ja, von daher hat mir sehr gefallen, die Episode zu sehen. Und ich vergebe hier mal, ohne lang nachzudenken, so die Durchschnittswerte von 3 von 5 Megure-Mützen. Da wäre ich tatsächlich auch dabei. Ich fand die Folge durchaus okay, tatsächlich. Die Szenen in der Detektei waren doch relativ intensiv mit Megures Anliegen, mit dem Ernst und dem Verbeugen, was ja in Japan sehr ernst ist. Und ich fand auch die Szene gut, wo Takagi den Neffen verhört und dann der so ein richtig, so ein großes Arsch ist, dass Takagi irgendwie seinen Stift so in der Hand zerbricht, weil Takagi so sauer ist von dem Verhalten. Ja, kann ich mich anschließen. War eine durchaus solide Folge. Bei 3 von 5 würde ich mitgehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur nächsten Episode über. Die Episode 912, die Detective Boys werden Models, die lief halt eine Woche später. Und ja, da geht es im Prinzip darum, wir sind am Anfang in der Detektei Mori und die wollen dann gemütlich Abendessen und man so das normale Leben da. Kogoro trinkt wieder Bier, ran gefällt das nicht. Aber, dann klingelt das Telefon und Takagi ist dran, ran geht ran und sagt, ja, wir müssen Conan sprechen, der war Zeuge in einem Mordfall. Ja, alle natürlich ganz verwundert, hä, wie kann das sein? Wir haben von nichts eine Ahnung gehabt. Dann gehen wir halt eben an den entsprechenden Tatort. Dort wurde ein Künstler, wurde dort ermordet, vermutlich mit einer Büste erschlagen, die man halt so kennt, so diese Beethoven-Büsten, diese Köpfe halt. Damit wurde er wohl erschlagen. Und ja, da gibt es dann halt die üblichen Verdächtigen, ein Lehrling ja, des Künstlers, ein Lehrling, dann seine Frau ist mit dabei und dann noch jemand anderes. Und die beschuldigen sich erst alle gegenseitig und sagen, ja, du warst das doch und du hast meinen Mann doch nie gemocht und sowas halt. Und dann ja, beginnt die Polizei sozusagen, weil die halt alle sagen, ja, nee, wir haben ja ein Alibi, wir waren zur Tatzeit da und da. Und die Frau sagt dann, ja, ich war allein zu Hause und wie das halt so ist. Dann begeben sich halt die Polizisten, Megure, Chiba, Takagi, obwohl, nee, Takagi nicht, der kommt später, die begeben sich dann daran und überprüfen halt die einzelnen Alibis. Ja, und dann ist dieser der Lehrling sozusagen, der sagt halt auch, ja, er hat ein Alibi, denn er hat die Detective Boys zur Tatzeit getroffen oder kurz vorher, hat die jedenfalls halt gemalt und dann eben das Bild entsprechend fertiggestellt und dann hat das eben auch eine entsprechende Zeit in Anspruch genommen. Und dafür wurde halt Conan im Prinzip gerufen, um halt sozusagen zu bestätigen, dass er diesen Lehrling da eben an dem besagten Aussichtspunkt da getroffen hat, dass der die da gemalt hat und ja, er bestätigt das eben auch und der Lehrling kann halt eben auch belegen durch ein Foto, dass er eben an einem entsprechenden Bahnhof war mit diesen Anzeigen im Hintergrund da, wann der nächste Zug fährt und aufgrund der Zeit kann er es dann halt nicht gewesen sein. Ja, wie gesagt, dann werden die Alibis entsprechend einzeln überprüft und ja, Takagi und die Detective Boys sind dann eben auch vor Ort, schauen sich diesen besagten Ort nochmal an, wo der gemalt hat und dann ja, treffen sie da aber auf einen alten Mann und dann gibt der plötzlich an, ja, dass er gestern hier wohl schon mal war an dem Ort und ja, da hat er aber keinen gesehen und das ist dann so ein bisschen merkwürdig und dann, ja, wird sozusagen entsprechend ermittelt, wer denn nun von den Tätern oder von den drei Verdächtigen halt der Täter war, denn die Alibis der anderen wackeln auch eben beträchtlich, weil die Frau zum Beispiel bei einem, ja, Hostess war, also bei einem männlichen, hat da halt sich mit einem Mann getroffen und das ist halt ja nicht so gut angesehen, das geht ja nicht und deswegen hat sie da auch so rumgedruckst und ja, so fallen sozusagen nach und nach die Alibis entzwei und ja, dann ermitteln sozusagen Conan und Takagi am Tatort, bekommen immer mehr Hinweise darauf, dass eben der Neffe das irgendwie doch gewesen sein kann, weil sich dann auch mit der Anzeige am Zug irgendwie was verändert hat und der Zug hatte dann auch irgendwie Verspätung und das könnte dann halt doch zeitlich alles gepasst haben. Der Knackpunkt ist aber eben halt dieses Bild, was er ja von den Kindern gemalt hat. Und ja, das untersuchen die halt sozusagen. Und ja, da ist dann die Frage halt, können sie da irgendwie den Täter überführen, wer von den dreien war es oder war es jemand ganz anderes, jemand externes. Und darum dreht sich so diese Episode. Ja, mir persönlich hat diese Episode dann jetzt nicht so ganz zugesagt. Das war halt so eine, war immer schön, so eine Polizeifolge zu sehen, quasi, wie sie dann da alle am Ermitteln waren und dann erst die Alibis überprüfen und dann nach und nach wackeln die dann doch alle und dann kommt halt eben doch irgendwie raus, wie der Trick des Täters war und ja, das war schon, war eine nette Idee, aber ja, so ganz überzeugt hat es mich nicht. Wie gesagt, aber man kann sich die Episode ansehen. Ja, ich überlege jetzt gerade, was ich so an Bewertungen raushaue. Ja, ich gehe mal so auf 2,5 bis 3 Bilder. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist eine nette Unterhaltungsfiller-Episode. Aber die vom eben die mit Megure, die fand ich dann besser. Ja, also ich fand, also das ist bei Fillern ja immer so eine Sache, kaum ist mal ein Filler ein bisschen passabel, hat man ja gleich Hoffnung für die anderen, dass die auch mindestens passabel sind und dann kommt da nächste Woche eher so eine Folge. Puh. Also ich wäre da eigentlich auch schon eher so bei 2 von 5 gemalten Modelbildern. Ja, ein paar nette Szenen. Sato darf cool im Verhör sein und einen Typen quasi niederstarren. Und Takagi muss sein ganzes Geld für Genta ausgeben, was lustig ist, aber ja, kann man auch sein lassen, die Folge. Ja, dann sind wir uns da ja mehr oder weniger einig. Also müsst ihr selber entscheiden, ob ihr die Folge gucken möchtet oder nicht. Und ja, dann kommen, würde ich sagen, springen wir schnell zum Doppelfiller über, wie ich ihn mal nenne. Denn die Episode 913 und 914 haben den Titel Conan wurde entführt, jeweils Teil 1 und Teil 2, hängen halt zusammen. Und ja, auch hier beginnen wir bei Episode 913 am Anfang, direkt im Fallgeschehen. Wir landen in einer Lagerhalle, wo die Polizei gerade einen ja, mutmaßlichen Juwelenräuber überführt. Auch der schlafende Kogoran ist mit von der Partie, möchte halt dementsprechend den Juwelenräuber überführen, der natürlich auf Videoband in der Bank, nee, im Juwelier, da wurde das ja halt alles festgehalten. Und der ist aber ganz cool und sagt, ja, nee, war ich, nee, ist mir vollkommen egal, so, ihr könnt mich eh nicht überführen, so nach dem Motto. Und dann möchte halt der schlafende Kokoro gerade das entscheidende Detail verkünden, was ihn überführt. Und da beginnt der Juwelenräuber plötzlich zu handeln und schießt halt da oben so eine Kette durch, wo in dem Lagerhaus halt, das ist so ein, ja, was weiß ich, fliegender Lagerboden, da ist halt an so einer Kette so eine Holzpalette befestigt, wo Kisten draufstehen. Er schießt diese Kette durch, woraufhin die Kisten alle runterfallen und eine riesige Staubwolke entsteht und großer Tumult und ja, dann wollen die Polizisten sozusagen, wollen ihn dann natürlich an der Flucht hindern, aber in dem ganzen Gerangel stößt der Juwelenräuber mit Conan zusammen. Hält ihm die Knarre an den Kopf, nimmt ihn als Geisel, nimmt den Fluchtwagen, den er in der Halle bereits vorbereitet hat, und kann mit Conan fliehen und ja, die Polizei bleibt zurück. Die sind dann natürlich nicht untätig, wollen den dann überführen und versuchen rauszufinden, wo er sich denn jetzt aufhält. Und der ist halt jetzt gerade mit Conan unterwegs und wir erfahren halt, dass er diesen Juwelendiebstahl begangen hat. Mit einem Komplizen zusammen und später haben die sich aber irgendwie in die Haare gekriegt und der Komplize von ihm wollte ihn dann erschießen und ist dabei dann, nachdem sie sich eine Schießerei geliefert haben, ist er in so einen Schacht gestürzt, hatte natürlich die Juwelentasche bei sich und die soll Conan jetzt eben für den Juwelenräuber holen und dann, ja, findet er die ja dann halt auch und findet eben auch die Leiche von dem Komplizen, der ja dann wie gesagt tot ist. Und ja, nimmt die Tasche mit, gibt die dann dem Juwelenräuber. Und die Tasche ist allerdings ziemlich leer, also viele der Juwelen fehlen. Und der Juwelenräuber ist sichtlich verärgert darüber und erzählt irgendwie was von, dass sein Komplize hat ihn verraten und indem er halt die Juwelen entsprechend bekommen hat, sollte er ihn umbringen und ja, dann begeben sie sich wieder woanders hin. Er sagt zu Conan halt, ja, dein Job hier ist erfüllt, er hat ihm ja die Juwelen gebracht und dann ja, stößt der Conan aus dem fahrenden Auto und sagt zu ihm, wenn du Glück hast, dann passiert dir nichts, leb wohl. Und Conan wird aus dem Auto gestoßen und damit endet die erste Episode. Ganz dramatisch, aber es geht natürlich gleich weiter. Ich mache hier keinen Cliffhanger und eine Pause von einer Woche. Das fände ich so gut. Ja, Conan überlebt den Sturz, weil er eben in ein, ja, in ein Blumenbeet, Pflanzenbeet oder so gestürzt ist. Also er kommt dann zwar ins Krankenhaus zur Behandlung und erzählt dann eben Megure, was er von dem Juwelenräuber erfahren hat, dass da eben in dieser Fabrikhalle in dem Kamin liegt der Komplize da und ja, dann beginnt Megure quasi entsprechend dazu ermitteln, auch eben nach der Person, die ja sozusagen der Drahtzieher ist, weil die ja den sozusagen verraten hat, den Juwelenräuber, dass der andere ihn da erschießt, den wollen sie halt auch finden und dann begibt sich Chiba zu dem Tatort mit dem, ja, mit der Fabrik da und ja, Conan schleicht sich dann auch aus dem Krankenhaus, um eben auch weiter seine Ermittlungen anzustellen und besucht diese eine Bar, die er da gesehen hat, bei dem Streichholz, was der Juwelenräuber bei sich hatte. Dort liegt dann eben auch die Wohnung von dem Komplizen, der ja tot ist. Die betritt er dann und dann liegt darin eben der Angestellte, der in der letzten Folge da noch zu sehen war in dem Juwelengeschäft, was überfallen wurde, der ist halt tot und ja, dann findet man da Tickets mit am Flughafen nach Hongkong und dann wird relativ schnell ermittelt, dass sich da irgendwer absetzen will und dann begeben sie sich alle eben in Richtung Flughafen, um eben den entsprechenden Täter an der Flucht zu hindern. Wer das denn dann aber letztendlich war, dieser Drahtzieher, oder ob es dann eben doch der Juwelenräuber war, das erzähle ich an dieser Stelle mal nicht. Auf jeden Fall kommt es am Flughafen noch zu einer interessanten Konfrontation zwischen dem Juwelenräuber und dem eigentlichen Drahtzieher. Und ja, es wird brisant, es wird geschossen. Und ja, ich würde sagen, diese zwei netten Filler-Episoden schaut ihr euch gerne mal selber an, wenn ihr denn den ganzen Spaß davon genießen wollt. Mir persönlich hat dieser Zweiteiler doch recht gut gefallen. Allein auch schon die erste Episode hat sehr viel Spannung versprochen und der Juwelenräuber war dann eben auch ja, ziemlich hart drauf und man hat so gedacht, ja, der ist ja nicht so nett zu Conan und der stößt ihn aus dem fahrenden Auto und hat keine Skrupel, den mal eben umzubringen, obwohl er ein Kind ist. Also so ein richtig schöner Bösewicht und ja, dann eben in der zweiten Episode, wie er dann da entsprechend sein Chef da aufsuchen will, weil der ihn verraten hat und so. Also, ja, so eine richtig schöne Krimi-Doppelteiler hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen und finde ich die beste in diesem Monat, diese Filler-Folgen. Und ich vergebe hier ganz locker 4 von 5 Juwelen. Ich stehe den Folgen nicht ganz so positiv gegenüber, bin aber auch so bei 2,5 bis 3. Ich weiß jetzt nicht, ob die Folgen jetzt besser waren als die Mioré-Folge, aber es hat halt, der Juwelendieb ist auf jeden Fall ein ziemlich einzigartiges Element in diesen Folgen. Der ist schon besonders, auch wenn sie mal wieder dieses, oh, Con stirbt jetzt in einem Filler. Natürlich nicht. Das hab mich auch schon bei hier Connens verzweifelte Situation in der Dunkelheit gestört, wo sie ja die ganz große Endszene hatten, wo Con scheinbar so zerquetscht wurde in dieser Presse und dann, ach, er lebt doch noch und ja, und dann hier irgendwie mit Krankenhaus und so. Das war so unnötig, aber wie gesagt, sonst eigentlich auch eine sehr solide Folge. Und also das Highlight ist auf jeden Fall dieser Folgen der Juwelendieb. Also, der Con entführt. Gesprochen übrigens, ich glaube, das war der japanische Synchronsprecher von Sanji aus One Piece. Tatsächlich, wenn ich mich nicht irre. Also auch der Gast dafür. Ja. Ich glaube, ich tendiere am eher so eher zu 3 als 2,5 von 5. Fußballbällen, die am Ende überall hinfliegen im Finale. Ja, das ist doch ein gutes Stichwort. Finale, wir kommen zum Finale, zur finalen Episode 915, fünfte und letzte Episode in diesem Monat. So viel schon, ich komme schon ganz durcheinander hier. Und zwar die Episode 915, die Oberschülerdetektivin Sonoko Suzuki, dessen Titel ja stark eben an die bekannte OVA oder Magic File oder wie Bonus File, wie es auch immer hieß. Wir haben schon auch schon so viel gehabt, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ja, wie gesagt, es geht um Sonoko. Sie hat sich sie hat sich Ran und Conan geschnappt und ist in einem Park abends, weil sie Sterne beobachten möchte. Ja, ist ja auch nett. Und Sonoko steht dazu eben mit einem Fernglas auf einer Rutsche und Ran erklärt dann Conan erstmal, ja, warum Sonoko denn jetzt plötzlich so ein Sternefreak geworden ist. Und naja, ist nicht ganz so besonders toll der Grund bei Sonoko. Wir kennen sie ja. Und dann, wie es aber so ist, mit ihrem Fernglas sieht sie dann weit entfernt in einem Blumenbeet eine Hand. Und dann nimmt eine unbekannte Person dieser Person den Ring vom Finger, der ziemlich wertvoll aussieht und sie ist daraufhin so geschockt, dass sie halt von der Rutsche erstmal runterfällt und sagt, hier, hat jemand ermordet. Ganz furchtbar. Und ja, dann will Conan natürlich auch sofort gucken, ja, was ist da passiert, aber kann eben nichts groß sehen. Und Dann, nachdem sich Sonoko dann aber wieder beruhigt hat, ist in ihr Kriminalgeist erwacht und sie begibt sich zusammen mit Ran und Conan zu dem besagten Blumenbeet, wo allerdings die mutmaßliche Leiche und auch der Täter, die sind alle weg. Da ist nichts von irgendeinem Verbrechen zu sehen. Ja, stattdessen findet sie dort der Direktor einer Schaufensterpuppenfabrik, das Blumenbeet ist nämlich direkt davor. Und der sagt, ja, wir machen hier Schaufensterpuppen, so Kleiderpuppen, die man eben im Kaufhaus sehen kann, die dann eben Kleidung und so tragen. Und vielleicht hat Sonoko ja einfach nur den Arm von einer Schaufensterpuppe gesehen. Das kann ja von so weit entfernt ja durchaus ähnlich aussehen. Sie ist sich aber ziemlich sicher eigentlich, dass das eben ein echter Mensch war. Aber es ist halt ein bisschen merkwürdig, dass halt da so absolut nichts zu sehen ist. Und dann erzählt der Direktor, ja, es gibt hier noch bei unserer Partnerfirma eben halt auch so ein Blumenbeet. Weil nämlich das Ding ist, auf dem Blumenbeet vom Schaufenster, da kann man die Rutsche gar nicht sehen, wo Sonoko quasi drauf gestanden hat. Und deshalb ist es das falsche Blumenbeet. Und deshalb gehen sie zu dem anderen Blumenbeet, was genauso aussieht wie das, wo wir eben waren. Von da aus kann man auch die Rutsche sehen. Ja, allerdings auch hier keine Leiche, kein Verbrechen, keine Anzeichen. Nur das einzige Ungewöhnliche, was nicht so ungewöhnlich ist, ist, dass da eben gerade gebaut wird und dass da so ein Gerüst um die Firma drumherum steht. Ja, und deswegen ist dann sozusagen die Frage, ist überhaupt was passiert? Und Sonoka sagt doch, ich habe das ja deutlich gesehen. Der Täter hat hier irgendwie einen Trick benutzt, der hat die Leiche einfach weggeschafft. Ging aber nicht, weil vor der Firma war eine Baustelle, da konnte das Auto aus der Garage halt nicht rausfahren. Das scheidet schon mal aus. Im Blumenbeet konnte auch niemand verbuddelt werden, weil das nur mehr oder weniger so ein künstliches Blumenbeet halt auf so einer Dachterrasse ist. Da passt nicht viel Erde hin, da kannst du niemanden verbuddeln. Dann sagt sie, einzige Lösung ist, dass der Täter die Leiche irgendwo im Gebäude versteckt hat. Dann suchen sie das ganze Gebäude ab, alle möglichen Schränke und sonst was, und finden aber keine Leiche. Und ja, Sonoko ist sich dann auch langsam unsicher, sagt, ja, aber der muss ja hier irgendwo sein. Daraufhin wirft sie der Direktor dann wutentbrannt raus, weil er sagt, wir haben alles abgesucht, hier ist nix. Lasst mich in Ruhe. Ja, dann sind sie halt ganz geknickt und mittlerweile zweifelt auch Sonoko an ihren eigenen Augen und denkt, ja, vielleicht habe ich doch nur einen Schaufensterarm gesehen. Geht dann nach Hause. Ran und Conan gehen auch nach Hause. Aber Sonoko denkt trotzdem noch über den Fall nach und ihr fällt dann der Ring wieder ein. Und ja, an einem Schaufensterpuppenarm, da hängt ja nun mal kein wertvoller Ring. Und deswegen, ja, geht sie nochmal zur Firma zurück und trifft dann da auf die Angestellte, die sie ja schon gesehen hat, und sagt ihr: Hier, ich bin mir sicher, ich habe keine Schaufensterpuppe gesehen. Die Leiche muss hier irgendwo sein und sie hat auch schon eine Idee, wo die versteckt sein kann. Ja, und lässt sich dann sozusagen von der Angestellten da hochführen. Und ja, Ran und Conan kommen dann ebenfalls hinter den Trick und eilen dann zu Sonoko zurück, weil eben sie herausgefunden haben, dass die Täterin eben die Sekretärin ist, von der Sonoko sich gerade da die Firma hochführen lässt und die hat versteckt natürlich, sodass Sonoko das nicht sieht. Die hat ein Messer in der Hand und könnte natürlich dann jetzt Sonoko beseitigen wollen, weil sie ihr auf die Schliche kommen will. Ja, ob ihr das gelingt oder nicht, das überlasse ich mal ganz euch selbst. Ob ihr die Episode dann anschauen wollt oder nicht, nach meiner kleinen Beschreibung. Ihr könnt auch gerne die Episoden-News nochmal nachlesen. Ja, wie gesagt, ist auch eine Füllerfolge gewesen mit Sonoko, Ran und Conan und ja, war jetzt meiner Meinung nach auch keine herausragende Füller-Episode. Auch mehr so was für nebenbei, so ja, kann man sich angucken, muss man aber nicht. Ja, war dann eine ganz nette Idee quasi mit der Leiche, die dann irgendwie verschwunden ist und dann Die Szene, wo sie dann das ganze Haus durchsuchen und dann, wo der Direktor dann sie wutentbrannt rausschmeißt. Aber ansonsten fand ich die Episode so auch nicht so mitreißend, überhaupt nicht groß sehenswert. Kann man sich natürlich angucken, wenn man möchte. Aber ich bleibe hier bei einer Bewertung von 2 von 5 Sonoko-Haarreifen. Die Folge kriegt von mir 5 vor 5, weil endlich keine Sonnenkuh mehr in Conan. Das ist die letzte Folge. Nein, Quatsch. Ja, ich wäre da so bei auch bei 2,5 von 5 tatsächlich, weil Sonnenkuh, sie macht tatsächlich mal viel in der Folge. Sie darf tatsächlich halbwegs kompetent erscheinen, auch wenn sie am Ende in Schwierigkeiten gerät. Aber abgesehen davon, ja, fand ich die Folge auch nicht sonderlich interessant. Ich glaube, mit so einer ziemlich durchschnittlichen Bewertung bin ich da ganz gut dabei, ja. Gut, das waren einige Folgen. Ein sehr durchwachsener Filler-Monat, obwohl wir durchaus doch einige Lichtblicke erblicken konnten. Jetzt geht's aber erstmal weiter im Oktober mit neuen Manga-Folgen, denn wir bekommen zum Anfang des Monats einen Zweiteiler, nämlich das Kendo-Turnier der Liebe und der Schlussfolgerungen, Teil 1 und 2. Umsetzung aus Band 93-94, der Kendo-Turnier-Fall. Mit Soshi Okita, der nicht wie Kaito Kid und Shinichi Kudo von Kape Yamaguchi gesprochen wird. Auch wenn viele Leute das gefordert haben, weil Gosho macht darüber Witze, dass er auch so aussieht wie Shinichi und so. Jetzt muss er auch den gleichen Synchronsprecher haben, doch scheinbar wollte man Kape Yamaguchi den Kansai-Akzent nicht zumuten. Oder beziehungsweise Gosho Aoyama hatte einfach einen anderen Synchronsprecher im Kopf, denn Okita wird von Koji Yusa synchronisiert. Dann bekommen wir. Also, das Problem war, wir haben jetzt noch eine Folge in der Mitte des Monats, wo in den Fernsehzeitungen in Japan nur drunter stand Minami Takayama. Was bedeutet, dass der Titel der Fernsehzeitung nicht bekannt war. Das heißt, da kommt eine Folge, wir kennen den Namen aber nicht. Und dann kommt am Ende des Monats noch eine Folge, die man ungefähr mit die Mini. Wie nennen sie. Das weiß ich gar nicht auf Deutsch. Wie nennen sie dieses Auto von mit dem Nahiko und Yumi immer rumfahren? Nennen das Mini-Patrouillenwagen oder? Gute Frage, also. Das weiß ich gar nicht. Also es ist so ein Mini. Also im Englischen nennen sie es im Englischen beziehungsweise. Ja, es ist im Japanischen auch ein Lehnwort, nennen sie es Mini Patrol Car. Das ist eben dieses Auto, mit dem die Verkehrspolizisten im Dienst unterwegs sind, also so kleinere Polizeiwagen. Und die Folge heißt die große Jagd des Mini Patrol Polizeiautos. Also scheinbar irgendein Filler mit Yumi und Naiko oder sonst irgendwas mit der Polizei. Und dementsprechend, weil dann am Ende des Monats ein einteiliger Filler kommt, ist wahrscheinlich die Episode zwischen dem Kendo-Turnier und dem Patrol Car vermutlich entweder ein Remaster oder auch ein Filler. Weil da kann ja keine zweiteilige Manga-Episode irgendwie auch reingeschoben werden und nichts, was zu adaptieren wäre. Das heißt, zwei Manga-Umsetzungen und aller Voraussicht nach zwei Filler im Oktober 2018. Dementsprechend haben müssen wir im November und im Dezember noch vier von 8 Episoden müssen da noch Manga-Umsetzungen sein. Mit Pause gegen Jahresende kommt ja auch noch dazu. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Monate immer solche, wie schon vorher angekündigt, mit der Klassenfahrt im Januar, immer solche gemischten Monate haben, was ja dann recht schön sein kann, bevor wir dann irgendwie ab Februar wieder so einen Monat haben wie jetzt den September mit 5 Fehlerfolgen. Gut, damit sind wir jetzt auch tatsächlich schon am Ende dieses News-Podcasts. Es waren viele Themen, aber wir haben es trotzdem zu zweit geschafft. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, nur zwei Stimmen heute mal zu hören. Ich grüße natürlich die anderen an dieser Stelle ganz herzlich und wir hoffen, dass sie nächstes Mal wieder alle mit dabei sein werden und wir dann voll besetzt sein werden und ihr 5000 Stimmen hören werdet. Genau. Und damit ihr die nächsten Podcasts und alles Mögliche im Con nicht verpasst, könnt ihr natürlich auf unseren Webseiten immer auf dem Laufenden bleiben. connews.org, conforum.org, conwiki.org, twitter.com/connews, facebook.com/connews. Wenn ihr irgendwie Film 21 kaufen wollt und uns dabei noch etwas Kleines Gutes tun möchtet, was keine Mehrkosten für euch verlangt, könnt ihr das hier über unseren Amazon Affiliate-Link bestellen. youtube.com/connews, instagram.com/connews, alles verfolgen. Und wenn ihr auf Discord unterwegs seid, dann könnt ihr auf connews.org/discord, unserem Discord-Server, beitreten. Wir haben auch einen separaten Kanal für die neuen Folgen eingerichtet, wo es nur eben um die neuen Folgen geht. Das heißt, wenn ihr da jetzt dann ab 19. Oktober diskutieren wollt, dann wäre das doch vielleicht ein guter Ort, um live mit anderen über die neuen Folgen zu chatten. Wir würden uns über euch freuen. Und das war's für diesen Monat mit dem News-Podcast. Die nächsten Podcasts sind, wie gesagt, der News-Podcast zum News im Oktober und dann Anfang November kommt der News-Podcast zum der Themen-Podcast zur Kuburumori-Sonderband. Aber an dieser Stelle war es das erstmal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich auch. Wie gesagt, hoffe, es hat euch heute gefallen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.